Geliehenes Geld aber, nichts anderes, sind die in der ganzen Welt flottierenden Aktien. Daran ändert ganz und gar nichts, dass man auch das produktive Unternehmerkapital so oft bereits auf die gleiche Form gebracht hat. Hier wird eben eine bewusst gewordene arische Wirtschaftsdenkart die nötigen Rückbildungen mit entschlossener Folgerichtigkeit vorzunehmen haben, um das Wirtschaftsleben arisch neu zu gestalten. So werden denn vorerst alle nicht auf dem Syndikatswege festgelegten Aktien dadurch aus der Welt zu schaffen sein, dass bis zu einem bestimmten Termin deren Vorweisung bei der Staatsbankstelle, die für diese Regelung in allen Städten vorzusehen ist, anzubefehlen sein wird. Der Nominalwert, der echte, nicht der durch einen Fünftelzuschlag, wie im ersten Teile dargelegt wurde, zustande gekommene, wird dann den Besitzern dieser Papiere durch Staatspapiere, das heißt durch das einzig mögliche herrschende Geld, vergütet werden, weil ja der Einzelne, soweit er nicht der Verbrecher ist, der an der jüdischen Wirtschaftsordnung mitgewirkt hat, auch nicht anders belastet und geschädigt werden soll, als es für die Neuordnung unumgänglich nötig ist. Diese sämtlichen flottierenden Aktien sind derart an einem Tage oder in einer Woche, die Dauer der Regelung hat nichts mit der Tatsache ihrer Einmaligkeit zu schaffen, in dem Besitz des Staates, das heißt also der Allgemeinheit getreten, und all das Unheil, das sie bisher der Allgemeinheit angetan haben, ist mit dieser Besitzmaßnahme durch den Staat aus der Welt geschafft. Aus der Welt geschafft ist aber mit dem gleichen Schlage die Möglichkeit, Papiere an irgendwelchen vorhandenen oder geheimen Börsen zu spielen und somit dieses furchtbarste aller jüdischen Verbrechen mit dem gleichen Schlage aus der Welt verschwunden. Man sieht, wie einfach bei zielbewusster Handhabung arischer Wirtschaftsneuordnung sich die Erlösung anbahnen lässt. Die Einsicht ist da. Seht nur, ihr, die ihr euch Führer einer bewusst gewordenen arischen Menschheit zu nennen wagt, dass ihr die Kraft aufbringt, das Notwendige zu verwirklichen. Dass die Banken im Grunde nichts anderes sind als Aktiengesellschaften zweiter Potenz, wird bei solcher Neuregelung bald offenkundig werden. Denn da sie, die dazu da sind, Geld in Unternehmungen fruchtbringend unterzubringen und also Aktien aller Art zu erwerben oder zu schaffen, sie selber wieder auf Aktien aufgeteilt sind, so sind sie im Grunde nur ideell vorhanden. Denn der Anteil an diesen Städten der Ausplünderung flottiert zum großen Teile wiederum in aller Welt, so dass die Banken im Grunde auch als Aktien von Aktien bezeichnet werden können. Demnach werden diese Aktien zweiter Ordnung, soweit sie flottieren, was bekanntlich immer dann sehr der Fall ist, wenn eine Bank zugrunde gerichtet werden soll, mit dem gleichen oben geschilderten Schlage aus der Welt verschwunden sein. Im Falle ihrer Zurückhaltung und Nichtablieferung sind sie automatisch als an den Staat verfallen zu betrachten, und zwar ohne Schadenersatz. Nun bleiben aber nur mehr jene Bankaktien übrig, die sich in der Hand der Bankbegründer befinden und syndikathaft festgemachter Einzelbesitz sind. Hier freilich wird der Staat zum Wächter arischer Erwerbsmethoden geworden, ein anderes Verfahren der Ablösung und des Verschwindenmachens auszuführen haben. Denn da dieser Aktienbesitz, oft jahrhundertelang in ein und derselben Hand geblieben, eben die Ausplünderung der menschenfassenden Geistes durch den beweglichen Geist repräsentiert, so wird deren Verschwindenlassen unbedingt mit einer einfachen Konfiskation zusammenfallen müssen. Man bedenke doch, dass die Riesenvermögen der Finanzmagnaten der Rothschild, Bleichröder, Goldschmidt, Sassoon, Pereira, Eskeles, Springer und neuerdings Castiglioni, Bosel, Stinnes und so weiter, denn dass der Letztgenannte genau denselben Verdienern zuzurechnen ist, wird wohl der Leser begriffen haben. Das dumme Gerede der Abkommandierten, dass ein Arier meines Schlages Verwirrung stifte und demnach nicht an das Volk heran dürfe, wird von der Tatsache der Verjudung als der einzigen Gefahr, der Entjudung als dem einzigen wahren Ziele gerade im Angesichte verjudeter Arier auf das Einleuchtendste zuschanden. Diese aber sind es, die im arischen Sinne Verwirrung stiften. Denn diese können dem blöden Volk in all ihrem jüdischen Tun und Treiben immer noch als Männer der Gesinnungsgemeinschaft aufgeschwatzt werden, während sie tatsächlich nichts anderes tun, als im Sinne des Judentums Verwirrung zu stiften. Vermischung, im geistigen wie im rassischen Sinne des Wortes, stiftet demnach von beiden Standpunkten betrachtet Verwirrung, während Entmischung in beiden Bedeutungen eben, sei es für den Arier, sei es für den Juden, die für beider Ziel nötige Entwirrung des Problems bedeutet. Einen größeren Triumph jedenfalls, wie der Weltspekulant Stinnes dem deutschen Volke als Führer und Vorbild aufgeschwätzt, kann es wohl für das Judentum nicht geben, wetteifernd nur mit dem, dass es sich dies beschwätzbarste aller Völker der Erde, den Verfasser dieses Buches als der Gefolgschaft unwürdig ausreden lässt. In Amerika Astor, Vanderbilt, Morgan, Rockefeller und so weiter und so weiter nur dadurch entstanden sind, dass die von dem arischen Standpunkte geradezu verbrecherische Beweglichmachung der Warenerzeugung durch anonyme Anteile an derselben zustande kam, so zwar, dass eine Neuregelung eben unbarmherzig die Konfiskation derartig erworbener Vermögen zur Folge haben muss. Über die Tatsache, dass die amerikanischen Multimillionäre trotz arischer Rasse den jüdischen Weg erfolgreicher oft als selbst die Juden zu gehen wussten, siehe Deutscher Geist oder Judentum Seite 81 und folgende. Da sich aber all diese spekulativen Geister auf dem Umwege über diese Vermögensbeschaffung den schönsten Landgüter, Riesendomänen und ganzer Fabriken bemächtigt haben und so auf dem falschen, weil in umgekehrter Pfeilrichtung begangenen Wirtschaftswege zu selbstständigen Unternehmern, Großgrundbesitzern und Gutsherren geworden sind,